Die Nachrichtenagentur TASS und die Nachrichtenwebsite Udora.ru von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internethomepage Zhongguo Xinwenwang von China, die Zeitung Statesman, die Indien-Asien-Nachrichtenagentur und der Fernsehsender ND von Indien und die amerikanische Nachrichtenagentur UPI berichteten am 4. und 5. August darüber, dass Genosse Kim Jong-un das dritte Treffen der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-uk der koreanischen Volksarmee geleitet hatte.